Zur Begrüßung des erfolgreichen siebenten Parteitages der Partei der Arbeit Koreas gab die südafrikanische Zuid-Ideologische Studiengruppe in der Provinz Mpumalanga am 16. Mai eine Erklärung ab.